Der Schriftsteller Dietmar Dart ist Jahrgang 1970 und er muss ein Arbeitstier sein. An die 30 Bücher gibt es von ihm. Romane, Erzählungen, Essays, Sachbücher, ein halbes Dutzend Theaterstücke. Bei Dart geht es inhaltlich um Science Fiction, Darwin, Gentechnik, Fantasy, Heavy Metal. Jedenfalls ist es literarische Avantgarde und man kommt demnach eigentlich nicht auf den Gedanken, dass solch ein hochtouriger Schriftsteller etwas mit Charles Dickens anfangen kann, dem Klassiker und Publikumsliebling des 19. Jahrhunderts. Denkste, Günther Radat. Guten Tag. Hallo. Sie haben verschiedentlich darüber geschrieben, wie sehr Sie ausgerechnet Charles Dickens fasziniert. Wie kommt's? Na, da gibt es so viele verschiedene Gründe, da müssen wir uns jetzt welche aussuchen. Also fangen wir mal damit an, was so Produktivität angeht. Sie haben mich ja gelobt, aber ich bin natürlich ein Witz gegen Charles Dickens, rein von der Quantität gesehen alleine schon. Dann, was die Bandbreite angeht, der Felder, die er beackert hat und von denen ich glaube, dass sie tatsächlich sehr viel miteinander zu tun haben. Also von Gerichtsreportagen, die er gemacht hat, über irgendwelche Essays zu fantastischen Erzählungen bis zu großen realistischen Romanen. Aber der eigentliche Witz ist, dass, wenn man ihn nur als Sozialrealisten würdigt, wie das zum Beispiel auch Friedrich Engels gemacht hat, dem ich sonst ja vieles glaube, dann sieht man eine Dimension zu wenig, weil er unter Realismus tatsächlich nicht das verstanden hat, was man immer so beigebracht kriegt, wenn es heißt, 19. Jahrhundert gab es diese Epochen Naturalismus und Realismus, nämlich einfach das Abschildern von Sachen, sondern wenn Sie an die Weihnachtsgeschichte denken oder an die Plädoyers in Hard Times gegen eine Erziehung, die sich nur an so Positivismus, Zahlen, Fakten, Namen und so orientiert, dann war er jemand, der eben gewusst hat, dass zu einer realistischen Wiedergabe des sozialen Lebens und der Dinge, die um ihn herum passieren, auch gehört, dass die Leute sich dazu irgendwelche Vorstellungen, die oft auch fantastischer Natur sind, machen und dass niemand die soziale Welt aushalten würde, wenn es nicht begleitet würde von irgendwas, was man dazu empfindet, denkt und so weiter. Und das hat er tatsächlich, wie ich finde, noch genauer abgebildet als Balzac, der auch schon nicht schlecht war. Also mit Fantastik, also so Fantasy bringt man Dickens gemeinhin wenig zusammen. Also Sie haben ja schon die Weihnachtsgeschichte erwähnt, Sie denken da an die Geister, ne? So, ich denke an die Tatsache, dass die Geister die Zukunft kennen. Ich denke an lauter Dinge, die nur wesentlich spekulativer sind als der Durchschnitt von so irgendwie dem, was man heute so als Fantasy hat, wo es ja höchstens ein paar Zwerge und sonstige Dinge gibt, die aber eigentlich eingebettet sind in ein relativ simples Korsett von so mittelalterlichen oder vormittelalterlichen Gesellschaften, während Dickens diese Dinge ja zu verbinden versteht mit sehr genauen Alltagsbeobachtungen, mit Dingen, die sozusagen jeder wiedererkennen konnte damals schon und die, weil sie so genau auf den Punkt sind, auch heute noch Leben haben. Er ist darin, glaube ich, der Vorläufer von Stephen King, der es eben auch schafft, irgendwelche fantastischen Geschichten in ein Amerika einzubetten, wo dann tatsächlich die Cola-Marken stimmen, die Automarken stimmen, all diese kleinen Dinge stimmen, was die Durchschlagskraft der fantastischen Erfindungen und der manchmal ja auch unglaubwürdigen Plotwendungen, die Dickens dann hat, nur umso größer macht, weil wenn man den Rest erkennt, wenn man das Korsett erkennt sozusagen, dann lässt man sich halt einfach mitnehmen in irgendwelche Höhen von ja, emotionaler Energie, von Intensität, von Wendungen, mit denen irgendwie niemand gerechnet hat. In Salingers berühmtem Fänger im Roggen, da schreibt der Ich-Erzähler am Anfang, jetzt könnte ich von meiner Kindheit erzählen, meinen Eltern, dem ganzen langweiligen David Copperfield-Zeug. Das ist so die Tonart der literarischen Rebellen, mit der man ja über lange Zeit Charles Dickens begegnet ist. Also weg mit diesem ollen Realismus von der Wiege bis zur Bahre. John Irving hat dem noch Tribut gezollt, weil er sagte, genau so muss man es machen. Man könnte auch angesichts Ihrer Literatur denken, Herr Dart, dass Sie von diesem Realismuskonzept doch nicht viel gelernt haben. Naja, ist es ein Konzept oder ist es eine Praxis? Ich glaube nicht, dass sich Dickens jemals hingestellt hat und eine Poetologie entworfen hat, sondern was tatsächlich das Bewundernde... Er hat ja nie Zeit dazu gehabt. Ja, eben, genau. Und das ist aber der entscheidende Punkt. Dieses nie Zeit dazu gehabt hat natürlich wahnsinnig viel damit zu tun, wie man heute Literatur produzieren, wie ich finde, sollte. Das heißt, der hat sich halt eingelassen mit einer Zeitsituation, also der hat sich nicht irgendwo in eine Hütte zurückgezogen und gesagt, ich mache mir jetzt irgendwelche tiefen Gedanken, sondern er stand tatsächlich in den Prozessen drin. Und wenn man beispielsweise von irgendwelchen Sachen, die es jetzt vor 10, 15 Jahren es ist auch schon wieder her, in Deutschland gegeben hat, sagt, das sei Popliteratur, obwohl es in Wirklichkeit halt die ganz normale Nabelschau von so adoleszenten jungen Männern ist, wo halt mal ein paar Platten vorkommen und ein paar Filme, dann ist es lächerlich gemessen daran, dass eben Leute wie Dickens und Balzac tatsächlich Popliteratur gemacht haben, die sich nämlich damit auseinandergesetzt hat, was ein Feuilletonroman ist, was ein Serienerscheinen bedeutet und so weiter. Also man staunt ja wirklich, wenn man sieht, wie der, also wenn man das jetzt neben so DVD DVD-Boxen von beliebten Serien heute hält und deren Architekturen, dann ist es ja wirklich makellos, wie der zu einem Zeitpunkt, wo er eigentlich noch gar nicht wissen konnte, wie das Ding ausgeht, Fußangeln gelegt hat und praktisch da riesige Landschaften von so, mir kommt es immer vor, wie so Dominosteine, die jemand aufbaut, irgendwie auf einer Größe von, weiß ich nicht, des Landes Hessen oder so, und dann nach 700, 800 Seiten einfach den letzten Dominostein anschnickt und dann hast du nochmal so diese 30 Seiten Katastrophe, wo alles zu allem kommt und tatsächlich sich ineinander fügt und die Richtigen sich kriegen und die Richtigen sterben und so weiter. Also das ist, ich werde da nicht staunen, der staunt auch nicht bei den Alpen. Deutsche Radiokultur, Charles Dickens zum 200. Geburtstag. Wir feiern schon mal voraus mit dem Schriftsteller Dick Dietmar Dart. Sie haben Charles Dickens einmal als einen der reichsten Sozialrealisten aller Zeiten bezeichnet. Das Wort ist schon gefallen, Sie haben es gleich in Verbindung mit Friedrich Engels gebracht. Was macht denn für Sie Dickens Sozialkritik aus, Herr Dart? Ich weiß gar nicht, ob es Kritik ist. Es ist einfach hingucken und die Kritik ergibt sich dann eventuell im Kopf. Also was er macht ist, er zeigt im Grunde, dass selbst die bösesten Figuren bei ihm, also so ein Uriah Heep oder einfach die Drecksäcke, die er hat. Uriah Heep, das ist der schmierige Anwaltsgehilfe aus David Copperfield. Genau. Nicht die Band, wie man jetzt vielleicht verstehen könnte. Nee, die hat das ja absichtlich so angezogen, genau, weil ja Bands immer gerne, wenn sie irgendwie ein bisschen schwerere Musik machen, sich irgendeinen bösen Namen besorgen. Und da ist vielleicht ein literarischer nicht falscher, als wenn man sich Satan nennt oder Knochengeist. Jedenfalls, der Witz ist, dass Leute wie Heep bei ihm tatsächlich nicht einfach so zu Ziffern sind, die halt von tief innen her das Böse ausdünsten, sondern dass in der Beziehung zu seiner Familie, in der Beziehung zu der Familie, wo er da arbeitet, rauskommt, dass er eigentlich nicht viel böser ist, als er muss. Das heißt, dass er sozusagen so böse ist, wie die Konstellation ist, in der er sich irgendwie so ein Plätzchen ergattern will. Und damit ist natürlich viel über die Konstellation gesagt und vielleicht genaueres und besseres, als wenn man ein Traktat schreiben würde. Die Arbeitsverhältnisse im Jahre sowieso, in der Stadt sowieso, sind irgendwie nicht gerecht. George Bernard Shaw hat mal gesagt, einige Romane von Dickens seien aufrührerischer als das Kapital von Karl Marx. Stimmen Sie denn? Wäre Karl Marx sicherlich einverstanden gewesen. Das stimmt so, ja. Muss ich auch nichts dagegen sagen, weil Karl Marx das ja auch nicht geschrieben hat, um aufzurühren, sondern um ein paar Sachen zu erklären, die man dann tatsächlich mit Literatur nicht mehr erklären kann, weil Literatur beschreibt. Aber ich habe bei dieser Bezeichnung, der reichste Sozialrealist, das haben Sie mal im Interview gesagt, ich habe noch gedacht, ob Herr Dart das vielleicht sogar doppeldeutig meint, weil Charles Dickens, muss man ja sagen, wurde auch einer wirklich der reichsten Schriftsteller seiner Epoche. Er hat, glaube ich, ein Vermögen von umgerechnet Millionen von Pfund heute in unserer heutigen Währung hinterlassen, für einen Schriftsteller, damals für einen freien Schriftsteller, ungeheuer. Und gleichzeitig hat er sozusagen den Pauperismus, die Armut seiner Zeit, die Schere zwischen Arm und Reich gegeißelt wie kein Zweiter. Haben Sie es doppeldeutig gemeint? Er ist der Reichste im Sinne von Reichhaltigs, aber er war auch eben auch stinkreich. Ich habe es dreifach gemeint. Also das eine ist tatsächlich der große Reichtum seiner Schilderung, das andere ist der große Reichtum, den er für sich erlangt hat, und das dritte ist eine Anspielung auf einen Marx-Satz, der gesagt hat, richtiger, wirklicher Reichtum, echter Reichtum ist eigentlich nicht Reichtum an Sachen, sondern an menschlichen Beziehungen, und bei wenigen Schriftstellern kommen so viele verschiedene menschliche Beziehungen vor wie bei Dickens. Aber was diese Millionen noch einmal angeht, die er verdient hat, ist das Interessante ja, er hat auch als einer der Ärmsten angefangen. Das heißt, Familie, Schuldgefängnis und so. Also alles, was man bei David Copperfield ja dann auch nachlesen kann. Und das heißt, und das ist wirklich ein seltener Glücksfall, da der Roman ja eine Gattung ist, die auf Totalität raus will, also die tatsächlich alle Ecken und Enden zeigen will und wirklich auf eine Welt raus will, selbst wenn sie einen engen Kreis beschreibt, ist dieser Kreis aber wirklich als eine Welt gemeint, ist es natürlich sehr gut, wenn der Mensch, der einen Roman schreibt, sowohl das Schuldgefängnis kennt, wie die dicke Brieftasche, die er am Ende hatte und die er dann ja sozusagen auch schon in der Mitte hatte. Und diesen Querschnitt gekannt zu haben, erlaubt es ihm natürlich, ja, die Dinge vielleicht gar nicht unbedingt schärfer zu geißeln, aber genauer anzugucken, während er sie geißelt. Und wenn jemand geißelt, der weiß, wovon er redet, dann schlägt es halt auch anders durch, als wenn jemand geißelt, weil er irgendwie ganz generell ein Menschenfreund ist. Er hat zum Beispiel in Gestalt dieser Frau Jellybean in dem Bleak House sogar ein relativ gnadenloses Porträt von so philanthropischen Leuten gezeichnet. Das heißt, er hat in den Sozialrealismus und die Sozialkritik sogar das Moment reingenommen, dass es viele Leute gibt, die gesellschaftskritisch sind und dabei überhaupt nicht darauf reflektieren, wer sie eigentlich selber sind und was sie selber tun, weil während die Frau irgendwelche Briefe schreibt, die irgendwelchen Minderbemittelten in anderen Erdteilen irgendwelche Spenden sichern sollen, verkommen ihre eigenen Kinder auf der Treppe. Das heißt, er hat die Kritik sozusagen bis zu einem Punkt weiterverfolgt, wo sogar kritikabel wird, was Leute machen, die glauben, mit ein bisschen Kritik ist man aus dem Schneider. Was glauben Sie denn, Herr Dart, was würde Charles Dickens heute schreiben? Ich weiß es nicht, ob Charles Dickens heute nochmal sozusagen in den reichen Ländern selber hervorgebracht werden würde oder ob sozusagen diese Art von Karriere nochmal möglich wäre. Vielleicht wäre er ja erstens eine Frau und zweitens aus irgendeinem etwas ärmeren Land. Das heißt, möglicherweise wäre Charles Dickens heute Arundhati Roy. Zum Schluss, Herr Dath, unbedingt noch Ihr Tipp. Was sollten wir lesen? Ist Gott sei Dank fast alles übersetzt von ihm, von seinen großen 14 oder 15 Romanen sind es, glaube ich, sogar. Jetzt mal jenseits von Oliver Twist und David Copperfield. Was halten Sie für sein bestes Buch? Bleak House halte ich überhaupt für eines der besten 10, 15 besten Bücher, die es gibt. Charles Dickens ist mit 58 gestorben und man mutmaßt, dass er sich überarbeitet und totgearbeitet hat. Herr Dath, Sie sehen auch so aus, wenn ich Ihr Werk anschaue, was Sie in Ihren 42 Jahren jetzt schon geleistet haben. Nehmen Sie sich den nicht zum Vorbild. Ich guck mal. Also man kann sich Leute ja auch auf verschiedenen Ebenen zum Vorbild nehmen. Nächste Woche begeht die literarische Welt den 200. Geburtstag von Charles Dickens. Und die erste Gratulation, die kam heute von dem Schriftsteller Dietmar Dath. Ich danke Ihnen, Herr Dath. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Deutschland.